Ihr hört nun Buchtanz. Ein literarischer Blick in Leipzigs Bücherregale, Tauschboxen und Umsonstläden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Buchtanz. In dem Büchlein, um das es heute gehen soll, berichtet ein namenloser Erzähler auf sehr nüchterne Art und Weise von der Invasion der Erde durch Marsbewohner. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. We take you now to Grover's Mill, New Jersey. Ladies and gentlemen, this is Carl Phillips again, out at the Wilmot Farm, Grover's Mill, New Jersey. Professor Pearson and myself made the 11 miles from Princeton in 10 minutes. Well, I hardly know where to begin to paint for you a word picture of the strange scene before my eyes, but something out of a modern Arabian night. Well, I just got here. I haven't had a chance to look around yet. Meine Herren, war das eine Aufregung damals, als 1938 der Science-Fiction-Roman Krieg der Welten von H.G. Wells für eine Radioproduktion adaptiert und als Hörspiel im amerikanischen Rundfunk ausgestrahlt wurde. Millionen Menschen hörten gespannt zu. Doch das Hörspiel war so authentisch gemacht, dass die Leute reihenweise im Sender anriefen und fest daran glaubten, sie seien Live-Zeugen einer Invasion von Außerirdischen und die Erde sei von Marsianern mit dreibeinigen Kampfmaschinen und Giftgas angegriffen worden. Kein Wunder, denn was H.G. Wells zu Papier brachte, war zwar irgendwie immer abgefahren, aber trotzdem vorstellbar. Selbstbewusst bezeichnete er sich als Autor wissenschaftlich fundierter Abenteuergeschichten. Hatte er doch eine Menge studiert. Physik, Geologie, Astronomie, Chemie und Biologie. In seinen Romanen liest man von Zeitreisen, Invasionen aus dem All und von einer Formel für Unsichtbarkeit. Und einige seiner Ideen stellten sich später als wahr gewordene Prophezeiung heraus. Die Atombombe, das Flugzeug, Raumfahrzeuge, die elektrische Heizung und sogar Wikipedia hat Wells vorhergesagt. Er gilt als absoluter Pionier des Science-Fiction-Romans, aber auch als sprunghaft. So blieb er dem Roman als Genre nicht immer treu. Genauso wenig wie übrigens auch den Frauen. Ein Freigeist soll er gewesen sein. Sein Privatleben turbulent, mit dem er regelmäßig die prüde britische Gesellschaft um die Jahrhundertwende schockierte. Eine seiner Affären sei so wild gewesen, dass zweimal die Hotelbetten unter ihnen zusammenkrachten. So, nun zur Story. Der Angriff der Außerirdischen beginnt mit einem Ausbruch von flammendem Gas auf dem Mars, was von der Erde aus nur von ein paar wenigen Menschen bemerkt wird. Darunter ist auch der Astronom Ogilvy. Als der Erzähler und Ogilvy im Observatorium einen zweiten Gasnebel entdecken und kurz darauf ein grünlicher Flammenstrahl so lasermäßig auf England herniedergeht, glaubt man noch an einen Vulkanausbruch oder an eine Sternschnuppe. Ogilvy ist nun davon überzeugt, dass irgendwo auf einer nahen Weide ein Meteorit liegen muss. Und tatsächlich findet der Astronom in einem gigantischen Loch ein zylinderförmiges Etwas. Und hier lesen wir jetzt rein. Und versucht mal bitte nicht an Tom Cruise zu denken. Der Zylinder öffnet sich. Als ich auf die Weide zurückkehrte, ging die Sonne gerade unter. Zerstreute Gruppen Neugieriger eilten aus der Richtung von Woking heran und einige Leute kehrten zurück. Die Menge um die Grube war angewachsen und hob sich schwarz von dem Zitronengelb des Himmels ab. Es mochten etwa 200 Personen sein. Einige laute Stimmen waren vernehmbar und eine Art Kampf schien sich bei der Grube entsponnen zu haben. Die seltsamsten Vorstellungen kreuzten sich in meinem Kopf. Als ich näher kam, hörte ich Stans Stimme. »Zurück! Zurück!« Ein Knabe kam auf mich zugelaufen. »Es bewegt sich!« rief er mir im Vorübereilen zu. »Es dreht sich und dreht sich auf. Das gefällt mir nicht. Da gehe ich lieber nach Hause.« Ich kam der Menge näher. Es mochten in Wirklichkeit 200 bis 300 Leute sein, die sich gegenseitig pufften und stießen. Jeder suchte sich vorzuschieben und die anderen zurückzudrängen. Die wenigen Damen, die zugegen waren, blieben dabei nicht am wenigsten zurück. »Er ist in die Grube gefallen«, rief einer. »Zurück«, schrien andere. Der Haufen schwankte ein wenig und ich arbeitete mich mit den Ellenbogen durch. Alle schienen in höchster Aufregung zu sein. Aus der Grube heraus scholl ein eigentümliches, summendes Geräusch. »Ich bitte Sie«, rief Ogilvy, »helfen Sie mir, diese Narren zurückzudrängen. Wir wissen ja noch nicht, was in diesem verwünschten Ding steckt.« Ich sah einen jungen Mann, ich glaube, es war ein Kommis aus Woking, auf dem Zylinder stehen und sich bemühen, wieder aus dem Krater herauszukriechen. Die Menge hatte ihn hineingestoßen. Der Schlussteil des Zylinders wurde von innen heraus aufgeschraubt. Schon waren nahezu 2 Füße der glänzenden Schraube sichtbar. Jemand stieß mich unversehens von hinten und ich entging nur mit genauer Not der Gefahr, auf das Schraubenende zu stürzen. Ich wandte mich um und in diesem Augenblick musste die Schraube herausgekommen sein. Der Deckel des Zylinders schlug dröhnend auf dem Kieselboden auf. Ich stieß meine Ellenbogen gegen jemanden hinter mir und wandte mich wieder dem Koloss zu. Einen Augenblick lang schien die kreisrunde Öffnung völlig schwarz. Der Glanz der sinkenden Sonne blendete meine Augen. Ich glaube, jedermann erwartete, einen Menschen auftauchen zu sehen. Wahrscheinlich ein wenig von uns irdischen Menschen unterschieden, aber im Wesentlichen doch einen Menschen. Ich wenigstens erwartete es. Aber als ich genauer hinsah, bemerkte ich plötzlich, wie sich im Schatten etwas rührte. Grau, in wellenförmigen Bewegungen, eines über dem anderen. Und dann gewahrte ich 2 glühende Scheiben, wie Augen. Dann löste sich etwas, das einer kleinen grauen Schlange glich, etwa in der Stärke eines Spazierstockes, aus der sich windenden Masse und schlängelte sich in der Luft gegen mich. Und dann ein zweites. Mich durchfröstelte es plötzlich. Hinter mir hörte ich eine Frau laut kreischen. Ich drehte mich halb um, meine Blicke unverwandt auf den Zylinder geheftet, aus dem immer neue Fühler sich herauswanden. Dann begann ich mir einen Weg vom Rand der Grube zurückzubahnen. Ich sah, wie sich das Erstaunen in den Gesichtern der Leute in Entsetzen verwandelte. Von allen Seiten hörte ich wilde Schreie und Ausrufe. Ein allgemeines Zurückdrängen begann. Ich sah, wie der Kommis sich noch immer abmühte, aus der Grube herauszukommen. Dann sah ich mich allein und bemerkte, wie die Leute auf der anderen Seite der Grube flüchteten, unter ihnen Mr. Stand. Ich wandte mich wieder dem Zylinder zu und ein unbändiger Schrecken ergriff mich. Wie versteinert stand ich da und starrte. Ein großer, grauer, gedrungener Körper, ungefähr von der Größe eines Bären, schob sich langsam und schwerfällig aus dem Zylinder. Als er sich aufrichtete und vom Licht beschienen wurde, glänzte er wie nasses Leder. Mit seinen 2 großen, dunkel gefärbten Augen blickte das Geschöpf mich unverwandt an. Es hatte unter den Augen einen Mund, dessen Rand unausgesetzt zitterte und von Speichel troff. Der Rumpf hob und senkte sich unter heftigem Keuchen. Ein schlankes, fühlerartiges Anhängsel hielt den Rand des Zylinders umklammert. Ein anderes schlängelte sich in der Luft. Wer nie einen lebenden Marsianer gesehen hat, wird sich die grauenvolle Hässlichkeit seiner Erscheinung kaum vorstellen können. Der seltsame, V-förmige Mund mit seiner zugespitzten Oberlippe, die fehlenden Augenbrauen, das fehlende Kinn unter der keilförmigen Unterlippe, das unaufhörliche Zittern des Mundes, die gorgonenartige Gruppe der Fühler, das geräuschvolle Atmen der Lungen in dieser fremden Atmosphäre, die augenfällige Schwerfälligkeit und Mühseligkeit der Bewegungen, ohne Zweifel eine Folge der größeren Anziehungskraft der Erde, vor allem aber die außergewöhnliche Intensität ihrer ungeheuren Augen. Das alles zusammen verursachte eine Übelkeit, als ob man seekrank wurde. Ihre ölige, braune Haut hatte etwas Schwammiges, Und in der plumpen Bedächtigkeit ihrer schwerfälligen Bewegungen lag etwas unbeschreiblich Erschreckendes. Schon bei dieser ersten Begegnung, bei diesem ersten Anblick, wurde ich von Abscheu und Grauen überwältigt. Plötzlich verschwand das Ungetüm. Es war über den Rand des Zylinders getaumelt und in die Grube gefallen, wo es aufschlug, als fiele eine große Menge Leders zur Erde. Ich hörte es einen seltsamen, dumpfen Schrei ausstoßen, und in demselben Augenblick erschien ein zweites dieser Geschöpfe in dem tiefen Schatten der Öffnung. Bei diesem Anblick verließ mich die Erstarrung, die der erste Schreck hervorgerufen hatte. Ich kehrte mich um und rannte wie besessen zur nächsten Baumgruppe, die etwa 100 Yards entfernt war. Aber ich lief kreuz und quer und stolperte alle Augenblicke, denn ich brachte es nicht über mich, meine Augen von jenen Vorgängen abzuwenden. Zwischen einigen jungen Fichten und Ginsterbüschen machte ich keuchend Halt, um die weitere Entwicklung der Dinge abzuwarten. Die Weide rings um die Sandhügel war mit Leuten besät, die wie ich trotz des Grauens fasziniert dastanden und auf jene Geschöpfe oder vielmehr auf die Steinhaufen am Kraterrand starrten. Dann sah ich mit erneutem Entsetzen einen runden, schwarzen Gegenstand, der an diesem Rand bald auftauchte, bald verschwand. Es war der Kopf jenes Kommes, der in die Grube gefallen war. Er hob sich wie ein kleiner schwarzer Gegenstand vom glühenden Abendhimmel ab. Jetzt brachte er Schultern und Knie herauf und wieder schien er zurückzugleiten, bis nur noch sein Kopf sichtbar war. Plötzlich verschwand auch dieser, und mir war, als hätte ein schwacher Schrei mich erreicht. Ich hatte einen Augenblick den Impuls, zurückzugehen und ihm zu helfen, aber meine Furcht behielt die Oberhand. to a clearing in the woods. There was a tree. From behind the tree came a man. You think you know what love is, boy? But don't you dare go your own way now. You might be tempted by fame and fortune. Just follow me and I'll show you the way into the stars. You think you know how to lead your life, but love is nothing but an unsharpened knife. Your heart is weak and your soul's on fire. Just follow me and I'll show you.